Abschnitt 4 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Mahner, 1910. Wo bleibt ihr nur, Genossen meiner Zeit? Ich schau zurück und kann euch kaum noch sehen. Ein wirres Stimmentosen hör ich weit, weit hinter mir und kann es nicht verstehen. Ich ruf euch zu, doch euer Echo fehlt, den Laut, der rein aus meiner Stimme klingt. Ich wink euch her, doch ihr, wie unbeseelt, horcht tauben Ohrs, ob euch ein Stummer singt. Vergebne Zeichen, aus den Zähnen pfeift, misstönig, euer ärgerlicher Spott. Kommt nie die Zeit, da ihr die Zeit begreift, tritt nie aus finstern Kirchen, euer Gott. Ende von Abschnitt 4.